etwas zerbricht. Aber er selbst bricht nicht. Weinen darfst du nicht, das ist verboten, sonst sieht jeder das etwas in dir. Weinen darfst du nicht, das ist verboten, du weißt, du verlierst sonst dein Gesicht. Weinen darfst du nicht, das ist verboten, sonst sieht jeder das etwas in dir. In dir weinen darfst du nicht, das ist verboten. Du weißt, du verlierst sonst dein Gesicht. Sei ein Stein und reih dich ein. Man setzt sich schon passend.